vielen Dank für die heutige Folge bzw. deren Inspiration an Christine. Dankeschön. Kennen Sie das? Sie hören einen Podcast und bekommen aber nur 5 Hinweise auf eine Person, die gar nicht interessant ist? Das muss nicht sein. Greifen Sie zur Original A, der Kurzform von Ach, wo es 10 interessante Hinweise auf eine interessante Person gibt. Allerdings lebt sie nicht mehr. Und jetzt das Original. Wow. Das war wirklich cool. Das war furchtbar. Aber heute fange ich mal an. Ich fand das voll schön. Schön. Ich fange direkt an mit Hinweis Nummer 1. In meinem Leben habe ich so einiges gearbeitet. Unter anderem war ich Bodyguard für die Familie eines Ölbarons. Ein andermal musste ich Hühnerställe ausputzen. Bekannt wurde ich aber für was ganz anderes. Wer war hier Mr. Bodyguard? Kevin Costner. If you be my bodyguard. Das geht anders. Ich habe jetzt auch überlegt, ob das ein long lost pal. Haben wir es über den Song neulich gehabt? Nein. Ich finde es bemerkenswert, nämlich das ist You Can Call Me Al von Paul Simon. Genau. Und ich kannte den Song nicht wirklich. Wirklich? Also diesen berühmten Melodieverlauf, den kennt man so aus den 80ern. Aber der Song an sich in der Gänze, der war mir wirklich nicht geläufig. Und der hat neulich, einer meiner neuen Lieblingspodcasts ist Strong Songs von Kirk Hamilton, den ich vorher schon ultra abgefeiert habe, als er bei Kotaku war und nur Videospielredakteur war und da den Splitscreen-Podcast hatte. Auf jeden Fall, der ist eigentlich gelernter Musiker oder studierter Musiker und macht jetzt einen Podcast, wo er quasi Songs auseinander nimmt und halt analysiert. Okay. Super interessant. Und da hat er You Can Call Me Al in einer der ersten Folgen gehabt und da habe ich diesen Song kennen und lieben gelernt. Ich empfehle dir da auch direkt einen Podcast, der heißt Song Exploder, glaube ich, was? Mhm. Da wird mit den Künstlern besprochen, wie der Song entstanden ist. Und bei ganz, ganz vielen ist dann auch so ein, ja, wir sind mit so einem Viervierteltakt dran, erstmal mit so einem Beatmaschine. Und dann hörst du den Track in der ersten Iteration, wirklich nur so ein Piepsen. Und dann so, ja, und dann kam der eine zu und hat einen Bass gespielt und dann hörst du, wie der Stück für Stück entsteht. Oder manchmal auch, dass sie sagen, ja, wir haben die ganze Zeit klang der so. Und du hörst es immer. Du hörst immer jede Iteration, von der sie erzählen. Dann, ja, aber dann haben wir das geändert und dann plötzlich das oben drauf gelegt. Und dann ist da mal nur tatsächlich bei dem einen R.E.M.-Song ist jemand Nahestehendes verstorben und dann hat es da musikalisch dieser Text so gut dazu gepasst und am Schluss hörst du den Song in Gänze und kannst ihn plötzlich viel anders, durch viel mehr, wie soll man sagen, wertschätzen. So Stufen wertschätzen und auch wahrnehmen überhaupt. Das ist ja vor allem cool, wenn da die Künstler selber zu Wort kommen. Das ist der Hammer. Aber kann es sein, dass du das gerade zum dritten Mal empfiehlst und aber mit jeder Empfehlung die Empfehlung viel ausführlicher wurde? Ja, weil er mir jedes Mal noch besser gefällt. Was viel geiler ist, dass ich den Philipp empfohlen habe. Ah, so rum war es. Den irgendwie schon zweimal wirklich? Hab. Aber ja, den hast du von mir. Das wusste ich gar nicht. Die erste Folge, die ich dir nämlich geschickt habe, war von deiner Lieblingsband The Sembarist. Stimmt. Wow. Und dann schreib mir mal auf. Und auch das hast du schon gesagt, dass du es gerade nicht. Ja. Wir müssen echt aufpassen, weil wir können echt uns nicht mehr merken, was wir alles schon erzählt haben. Naja, und wenn man so selbstreferenziell wird, wird es auch ekelig. Wir brauchen jemanden, der Protokoll führt. Ja, aber weißt du, was wir noch brauchen? Hinweis Nummer 2. Ich bezeichnete mich selbst als Radikal-Atheist. Warum? Naja, so fragt mich einfach keiner, ob ich nicht vielleicht doch Agnostiker bin. Praktisch. Weil also Atheist ist ja jemand, der sagt, nee, Gott gibt's nicht. Und Agnostiker sagt, ja, keine Ahnung, mir wurscht. Können wir nicht feststellen, hat keine Relevanz. Zu dem Thema würde ich euch gerne den Podcast Song Exploder empfehlen. Um was geht's bei da? Dem Schön. Hinweis 3. Meine sterblichen Überreste liegen in der Nachbarschaft von Karl Marx. Mhm. In der Nachbarschaft von Karl Marx. Das machen wir übrigens viel zu selten, dass wir das irgendwie so inhaltsschwanger nochmal aufnehmen, was als Hinweis kam. Einfach alles immer nochmal sagen, macht's besser. Mhm. Hinweis 4. Kennt ihr Pink Floyd? Also ich war der, der auf die Idee kam, dem Album The Division Bell den Namen so zu geben. Auch spielte ich einmal live mit ihnen auf der Bühne. Also spielte ich live mit ihnen auf der Bühne. Mhm. So meinst du ungefähr, Dominik? Ja, ja, ja. Okay. Also inhaltsschwangerer vielleicht noch. Ja, das war mein Versuch von inhaltsschwangerer. Also, tut mir leid. Genau, wesentlich inhaltsschwangerer. Also spielte ich live mit ihnen auf der Bühne. Das war nicht inhaltsschwanger. Okay, ist ja in Ordnung. Ihr habt ja schon mal gesagt, dass doch irgendwie ziemlich viele Leute ja Asteroiden nach sich benannt haben, so auch ich. Und so wurde der Asteroid 18610 zu meiner Ehren benannt. Zwei Tage später starb ich. Ich wurde von einem Asteroiden getroffen. keine Ahnung. Okay, Hinweis 6. Ich hatte zwei Auftritte in Monty Pythons Flying Circus. George Harrison. Nein, aber eine fantastische Idee. Das ist echt eine super Idee. Aber er ist's nicht, nein. Der erste Flying Circus ist so lange her. Ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen. Also er ist nicht als ja, ich weiß schon, ich habe schon verstanden. Selbst dort, ach so. Sondern halt in der Rolle. Ach so. Okay. Spielen wir nicht alle Rollen. Okay, Nerdfakt. Meinen eigenen Angaben nach war ich die erste Person Großbritanniens, die einen Apple Macintosh-Computer kaufte. Auch hatte ich bereits 1983 eine E-Mail-Adresse. Okay, es nimmt jetzt nochmal eine andere Richtung. Die erste Person, die Macintosh gekauft hat, in Großbritannien. Korrekt. Und das auch. Ja, aus Großbritannien, ja, ist naheliegend, ne? Ja, und du musst auch überlegen, dass das eine Person ist, die offensichtlich, wenn sie das nach eigenen Angaben von sich gibt, dann ja offensichtlich da ein bisschen Affinität dazu hat. Oder irgendwie das toll findet oder. Ja, davon gehe ich aus. Ja. Tim Berners-Lee. Nein. Aber zu dem kommen wir noch. Zu dem kommen wir noch. Ja. Ja, das war jetzt halt, die E-Mail-Adresse war so naheliegend, aber der kommt nicht aus Großbritannien. Nee. Dann hopp. Hinweis 8. Bring uns dahin. Ja. Ich arbeitete an mindestens 3 Computerspielen mit. Eines davon hat es einen so haarsträubenden Schwierigkeit im Spiel, dass das heute ein stehender Begriff ist. Also quasi der Name von dieser Person ist sinnbildlich für die Schwierigkeit eines Computerspiels. Nee, also das Rätsel hat einen Namen. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, was die... Oder die Schwierigkeit hat einen Namen, die man heute unter dem Begriff kennt. Fällt dir was dazu ein, Dominik? Ich überlege jetzt gerade. Das muss ja dann ganz früh gewesen sein. Bei Doom zum Beispiel gab es relativ interessant benamste Schwierigkeitsgrade. Wenn es ein Deutscher gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, so, keine Ahnung, irgendwas, was du heute denkst, das ist halt ein Adjektiv, was sich so ergeben hat, ist dann in Wirklichkeit aber der Name von dem. Arschschwer. Arschschwer. Nee, also es ist kein, wie sagt man, also keine Zuschreibung, sondern man benennt dieses Rätsel. Also das ist, wenn du jemandem sagst, der in dem Metier unterwegs ist, oh, das ist ja fast schon ein Rätsel, um es damit zu vergleichen, dann sozusagen sagst du dem so, Alter, das kannst du so nicht drin lassen. Das ist so Mondlogik irgendwie, das schafft ein normaler Spieler nicht, ohne dass es ihn frustriert. Also okay. Ein typisches, also, Monkey Island, nimm so und so und benutze mit so und so, was du einfach wissen musst. Genau, aber eben eigentlich eher das Gegenteil von Monkey Island, sondern halt sehr, sehr obskur, sodass du halt da irgendwie dich sehr schwer tust. Ah, okay, aber es ist nicht der Name, die Bezeichnung tatsächlich für den Schwierigkeitsgrad, sondern es ist so eine harte Nuss. Genau, das ist so ein bisschen wie das. Es gibt ja, und das spoilere ich euch, weil das ist klar, das kam deutlich später, es gibt ja irgendwann den Begriff des Ziegenrätsels. Sagt das Ziegenproblem. Das ja, klar. Nee, nicht das Ziegenproblem, sondern das Ziegenrätsel aus dem Adventure Broken Sword, weil du da was du vorher die ganze Zeit nicht gemacht hast, ist mehrfach eine Aktion auszuführen, um zum Erfolg zu kommen. Und da musst du halt so eine Ziege ablenken. Und das ist für viele Leute bis heute so ein furchtbares Rätsel, sodass das heute ein stehender Begriff ist. Und ähnlich ist dieses Rätsel. Aber ich gebe euch einfach mal Hinweis 9. Ich habe das H in HTTP gebracht. Auch startete ich 2 Jahre vor Wikipedia schon ein ähnliches Projekt. Tja, da hätte ich jetzt meinen Tipp nochmal von vorhin wiederholt. Paul Allen. Falsch. Nein, es ist nicht Paul Allen. Aber ihr seid nicht weit weg. Wer ist Paul Allen? Ja, der Mitbegründer von Microsoft, der gestorben ist neulich. Ja. Ich war jetzt woanders. Dann, ich lese mal den Rest noch von dem Hinweis 9 vor, den ich erstmal in Klammern gesetzt habe. 1990 schrieb ich Hyperland, in dem das Potenzial von Hypertext beleuchtet wurde. Der Name wurde von Tim Berners-Lee adaptiert. Dem hat das so gut gefallen. Hyperland, das sagt mir auch was. Ist das, wie heißt der, der Snow Crash geschrieben hat? Nee. Sagt man nichts. Heißt der Snow Crash? Ich bin so vergesslich. Nee, komme ich nicht drauf. Okay. Hinweis 10 ist eine Ziffer. 42. Douglas Adams. Ja. Nein. Es ist Douglas Adams. Sehr schön. Ach, Hyperland. Das, ja. Das hieß Hyperland. Ach, okay. Und ich finde es absolut absurd, dass der einfach der Namensgeber von dem Pink Floyd-Album ist und mit denen auf einmal auf der Bühne gespielt hat, und zwar an seinem 42. Geburtstag. Ach, schon, wie geil. Und ich habe euch noch einen Bonushinweis in Form Nummer 11. Und zwar so ein bisschen die Erklärung, wie es zu seinem bedeutendsten Werk kam. Bei einer Europareise in den 70er Jahren lag ich ziemlich besoffen in einem Acker bei Innsbruck. Ich guckte in die Sterne und hatte in meinen Taschen das Buch The Hitchhiker's Guide to Europe. Als ich meinen Blick in die Sterne schweifen ließ, kam mir so der Gedanke, jemand müsste mal den Hitchhiker's Guide to the Galaxy schreiben. Die Trilogie in 5 Bänden wurde ein Welterfolg. Sehr cool, vor allem, dass er in Innsbruck war, ist halt auch mal ein ziemlich auch wie schön, dass ich so eine Gedankeneingebung auf ein, ich lag besoffen in einem Acker bei Innsbruck rum, zurückführen lässt. Sehr cool. Das ist echt fantastisch und total bemerkenswert, weil das ist ein Autor, von dem ich echt das meiste gelesen habe, aber ich habe mich noch nie mit der Person dahinter beschäftigt. Ja. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich sollte man sowas immer tun. Philipp, da waren zu wenig Hinweise über aussterbende Tiere drin. Und Petunientöpfe. Genau. Und fallende Wale. Oder elektrische Mönche. Und freudig öffnende Türen. Und Handtücher. Er wurde übrigens wohl mit einem Handtuch beerdigt. Oh, wie schön. Na gut. Nach ihm ist auch ein Tag benannt, beziehungsweise ihm zu Ehren gibt es diesen Towel Day. Ach, es gibt so vieles über ihn. Ich habe mir da wirklich schwer getan, fast schon die ganzen Sachen zusammenzuziehen. Und habe mir ehrlich gesagt auch ein bisschen die absurderen Sachen rausgesucht, weil ich gedacht habe, Mensch, echt? Ich rede hier gerade mit zwei auch so affinen Leuten zusammen. Und kennt ihr das, um nochmal auf das Computerspiel zurückzukommen, kennt ihr das Babelfisch-Rätsel? Nee. Es gab ein Text-Adventure, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. In dem musst du halt am Anfang, also du spielst eigentlich das nach, was Arthur Dent und Ford Prefect eben passiert. Ja, dass der eben am Anfang da in den Pub geht, sich zusäuft, dann als Anhalter mitgenommen wird und so weiter. Und du bist dann in einem Raum und musst aus einem Loch aus der Wand so einen Babelfisch rausziehen. Und das erste Mal, wenn du das machst, also das ist wie so ein Spender, wenn ich mich richtig erinnere, da drückst du auf den Knopf, dann fällt er raus und fällt durch ein Gitter durch. Dann musst du was aufs Gitter drauflegen. Dann drückst du drauf, der Fisch fällt aufs Gitter, aber vom Gitter fliegt er wieder irgendwo hin. Okay, also tust du wieder dagegen was. Dann drückst du drauf, er fällt raus, auf das Gitter, auf das Ding, datzt ab, dann kommt der kleine Putzroboter und schiebt ihn weg. Und du musst dann Schritt für Schritt immer, immer, immer mehr Dinge tun, dass dieser Fisch irgendwann erhalten bleibt. Und das nimmt absurde Züge an und ist total frustrierend. wenn du nicht genau weißt, sozusagen, wie es geht. Und von daher war dieses Rätsel auch bis heute so ein bisschen so als, ja, so ein absurdes Tarnrätsel bekannt. Ja. Mhm. Nee, höre ich zum ersten Mal. Ja, dann. Ich habe das mal 2 Minuten lang gespielt, das Text-Adventure. Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich aus heutiger Sicht eher ein bisschen schwer zu verdauen und dann eher so eine überarbeitete Browser-Version, die schon 3/4 der Vorschläge macht, ist da, glaube ich, eher angebracht, sich das darüber anzuschauen, denke ich. Ja, oder man lässt es einfach bleiben und liest seine Bücher. Ja, das da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Oder hört sich die Hörbücher an. Macht's gut und danke für den Fisch. Tschüss.